Hand, wir fliegen durch das Universum, Baby. Schwerhörig schweben wir im All. Unsere Liebe kennt keine Grenzen, oh ja. Der Mond ist unser Ziel, wir landen auf einem fremden Planeten, Schatz. Wir tanzen unter den Sternen, das Gefühl von Freiheit lässt uns tanzen. Oh ja, ja. Mein Schatz, unter den Sternen, das Gefühl von Freiheit lässt.